Bis dahin wenige Minuten erreichen wir Düsseldorf. Dort haben Sie Anschluss an einen ICE in Richtung Berlin. Über Düsseldorf Flughafen, Abfahrtzeit ist 9.53 Uhr, Ausgleis 17. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Düsseldorf aussteigen. Vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, in a few moments we will arrive. Düsseldorf, in this connection, ICE to Berlin via Düsseldorf Airport, 953, platform number 17. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Goodbye.